Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Erstes Buch: Renaissance und Reformation. Von der Schwarzen Pest bis zum Dreißigjährigen Krieg. Willkommen zur 13. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Da ich mich in der vorangegangenen Folge ausgiebig verbreitet habe, möchte ich heute auf eine langmächtige Einleitung verzichten und ohne Umschweife meine Sendungsgäste Sylvia Eckermann und Gerald Nestler zu Wort kommen lassen. Viertes Kapitel: La Rinascita. Die Schönheit ist das geoffenbarte Gesetz. Leon Battista Alberti. Die beiden Pole. Problem und Tatsache heißen die beiden großen Pole, zwischen denen sich alle menschliche Geistestätigkeit bewegt. Was wir noch nicht als Tatsache empfinden, nennen wir ein Problem. Was wir nicht mehr als Problem empfinden, nennen wir eine Tatsache. Aber wie jedes Problem danach strebt, zur Tatsache zu gerinnen, so lebt in jeder Tatsache die geheime Tendenz, sich wieder zum Problem zu verflüchtigen. In dieser unendlichen, aber steigenden Reihe von Kristallisation und Sublimation, Verdichtung und Auflösung besteht die wahre und innere Geschichte des Menschengeschlechts. Für den Historiker aber, der die geschlossene Kulturperioden überblickt, ergibt sich hieraus eine seltsame Paradoxie. Jedes dieser Zeitalter verfügt über einen gewissen Fundus von Problemen und Tatsachen, die es geschaffen hat, die nur ihm eigentümlich sein ganzes Dasein tragen und gestalten, die sein Lebensschicksal sind. Aber die Tatsachen, die von der Wissenschaft und Philosophie jener versunkenen Kulturen festgestellt wurden und zumeist ihren größten Stolz bildeten, erscheinen dem Blick des Spätergeborenen als höchst problematisch, während umgekehrt die Probleme, mit denen jene früheren Jahrhunderte gerungen haben, auch heute noch für uns höchst positive kulturhistorische Tatsachen darstellen. Ein französischer Denker hat einmal gesagt, es gibt nichts Verächtlicheres als eine Tatsache. Wir könnten hinzufügen, und auch nichts Ungewisseres und Unvergänglicheres. Fast alle exakten Feststellungen, die von früheren Zeiten gemacht wurden, scheinbar so sicher auf klare Vernunft und scharfe Beobachtung gegründet, sind dahingeschwunden. Und den unsrigen wird es genauso gehen. An allen unseren Ionen, Zellen, Nebelflecken, Sedimenten, Bazillen, Ätherwellen und sonstigen wissenschaftlichen Grundbegriffen wird eine kommende Welt nur noch interessieren, dass wir an sie geglaubt haben. Wahrheiten sind nichts Bleibendes. Was bleibt, sind nur die Seelen, die hinter ihnen gestanden haben. Und während jede menschliche Philosophie dazu bestimmt ist, eines Tages nur noch von geschichtlichem Interesse zu sein, wird unser Interesse an der menschlichen Geschichte niemals aufhören, ein philosophisches zu sein. Kultur ist Reichtum an Problemen. Wir messen daher die Macht und Höhe einer Kultur keineswegs an ihren Wahrheiten, ihren positiven Errungenschaften und kompakten Erkenntnissen. Wonach wir bei ihrer Bewertung fragen, das ist die Intensität ihres geistigen Stoffwechsels, ihr Vorrat an lebendigen Energien. Wie die physische Leistungsfähigkeit eines Menschen nicht von seinem Leibesumfang abhängt, sondern von der Kraft und Schnelligkeit seiner Bewegungen, so wird auch die Lebenskraft einer Zeitseele von nichts anderem bestimmt als von ihrer Beweglichkeit und Elastizität, von der inneren Verschiebbarkeit ihrer Teile, von der Labilität ihres Gleichgewichts, kurz von ihrem Reichtum an Problemen. Hier liegt das eigentliche Gebiet geistiger Produktivität, und dies ist auch der Grund, warum die religiösen und künstlerischen Kulturen auf die Nachwelt kommen und warum die rein wissenschaftlichen Zeitalter nur eine vorübergehende Vitalität besitzen. Die Wissenschaft verbessert die allgemeine Ökonomie des Daseins. Sie entdeckt einige neue Gesetze, die geeignet sind, die Gleichung des Lebens ein bisschen zu vereinfachen. Sie macht den Planeten zu einem komfortablen und weniger strapaziösen Aufenthalt. aber wir nehmen ihre Gaben hin wie Brot und Äpfel mit einer gewissen animalischen Genugtuung, jedoch ohne in eine höhere Geistesverfassung zu geraten und den Antrieb zu einer reicheren Seelentätigkeit zu empfangen. Die reellen Resultate des menschlichen Geistes, seine Funde und Treffer enthalten nichts Tonisierendes, nichts, was unser Eigenleben steigert. Wir legen sie uns zu. Unsere Berührung mit ihnen ist der Vorgang einer bloßen Addition, nicht einer Multiplikation oder Potenzierung. Die Schöpfung der Kunst und der Religion dagegen, die die Maschine des Lebens keineswegs vervollkommnet haben, sondern sich darauf beschränkten, die an sich schon so zweideutige Angelegenheit des Daseins noch mehr zu verwickeln und das sichere Lebensgefühl, auf dem der Mensch von Natur ruht, zu erschüttern, haben dennoch immer ein geheimnisvolles geistiges Energiekapital verfügt. Sie sind wie Wein, der unsere Moleküle zwingt, in lebhaftere Schwingungen zu geraten, neue Blutwellen zum Kopfe führt und unseren gesamten Kreislauf beschleunigt. So hat es ganze Zeitalter gegeben, die fade schmecken, gleich chemisch reinem Wasser. Sie sind uns zu destilliert, zu abgeklärt. Wir finden sie ungenießbar. Es fehlt ihnen an Problemen. Damit ein Zeitalter auch der Nachwelt noch etwas zu sagen habe, muss es eine lebendige Quelle sein, die nicht bloß die allgemeinen Elemente des Wassers enthält, sondern allerlei salzige, unlösliche Bestandteile, die ihm erst Körper, Aroma und Farbe verleihen. Die italienische Renaissance war ein Zeitalter von anarchischer Geistesverfassung, das nichts mehr glaubte und noch nichts wusste. Und dennoch haben wir das Gefühl, dass das Leben damals schön, reich und kraftvoll gewesen sein muss. Der italienische Mikrokosmos. Wir haben in unserer bisherigen Darstellung Italien fast gar nicht erwähnt, und zwar mit Absicht. Denn Italien bildet im 14. und 15. Jahrhundert eine Welt für sich. Viele Ursachen wirkten zusammen, um die Entwicklung dieses Landes zu einer so isolierten zu machen. Zunächst rein geografisch, die in jenen Zeiten eine viel größere Bedeutung hatten als heutzutage. Die Halbinsel während ihrer ganzen mittleren und neueren Geschichte politisch zersplittert, war dennoch stets innerlich geeint, denn sie ist durch natürliche Grenzen vom übrigen Europa sehr deutlich und bestimmt abgesondert. Im Norden durch die Alpen, auf den übrigen Seiten durch das Meer, während die Apenninenkette, die wie ein breites Rückgrat den größten Teil des Gebietes durchzieht, die einzelnen Landschaften fest miteinander verbindet. Auch die Gunst der Natur, die große Fruchtbarkeit des Bodens, das milde Klima, das zwischen Norden und Süden die richtige Mitte hält, die Fülle schiffbarer Flüsse, der Reichtum an schönen und nützlichen Gewächsen verleiht dem ganzen Land etwas Gemeinsames und erhebt es zugleich weit über die meisten übrigen Regionen Europas. Und diese Harmonie wird weder durch Gemischtsprachigkeit noch durch Nationalitätsunterschiede gestört. Der italienische Volkscharakter ist einheitlich, einmalig und unverwechselbar. Diese reizvolle Verbindung von Gutmütigkeit und Falschheit, Lebhaftigkeit und Trägheit, Formensinn und Unordentlichkeit, Frivolität und Bigotterie, Naivität und Schlauheit, Oberflächlichkeit und Begabung findet sich sonst nirgends auf der Welt. Und nirgends steht die Kunst so selbstverständlich im Mittelpunkt des Lebens. Nirgends ist die Musikalität eine so natürliche Mitgift des Volkes. Nirgends sind die Menschen so geborene Schauspieler und nirgends ist das ganze Denken so exklusiv auf Auge, Temperament und Fantasie gestellt. Kein Land hat auch eine solche Vergangenheit und eine solche Hauptstadt, die zweimal Jahrhunderte hindurch der Kopf und das Herz Europas gewesen ist. Zuerst durch die römischen Cäsaren, dann durch die römischen Bischöfe und kein Volk hat eine so wohlgebaute und schöngliedrige Sprache. Von so sprudelnder Klangfülle, so reichen und klaren Formen, so weichen Bindungen und so anmutiger Kadenz. Eine Sprache, die man einen natürlichen Gesang nennen muss. Dabei war Italien eigentlich immer ein Stadtterritorium. Von der etrurischen Zeit Bis auf den heutigen Tag hat sich alles Entscheidende dort immer in den Städten abgespielt. Rom heißt im Altertum schlechthin Urbs. Die Stadt und die römische Geschichte rechnet ab Urbs Condita. Die christliche Kirche des Abendlandes nennt sich nach derselben Stadt die römische und in der Renaissance gab es nur Stadtstaaten. Die Kultur Italiens war immer eine intellektuelle, gesittete, urbane, im Gegensatz zu den gebundenen, rustikalen, agrarischen der meisten anderen Länder Europas. Und welchen einschneidenden Unterschied dies bedeutet, haben wir im vorigen Kapitel bereits angedeutet. Dazu kommt noch, dass die Städte Italiens im Grunde lauter Seestädte waren, auch wenn sie wie Rom oder Florenz nicht unmittelbar am Meer lagen und nirgends entwickelt sich jener merkwürdige, freie, lichte und bewegte Geist, der für Stadtbevölkerungen charakteristisch ist, reicher und intensiver als gerade in den Seestädten. Aber diese Übereinstimmung in Abstammung, Sprache, Gemütsart, Glauben, Boden, Geschichte und allen anderen Lebensbedingungen wird nirgends zur Uniformität. Zwischen dem Lombarden und dem Venezianer, dem Toskaner und dem Umbrier und allen übrigen Stämmen Italiens haben immer genug charakteristische Unterschiede geherrscht, um das gesellschaftliche, künstlerische und politische Leben höchst polychrom zu gestalten und in fruchtbarem Wettkampf zu erhalten. Die lateinische Formation. In den geschichtlichen Begriff der Renaissance ist eine große Verwirrung gebracht worden, weil man ihn ganz wahllos auf eine Reihe von Kulturströmungen angewendet hat, die miteinander nicht viel mehr gemeinsam haben als die Gleichzeitigkeit. Man spricht von einer nordischen, nämlich einer deutschen, englischen und niederländischen und daneben noch von einer französischen, ja sogar von einer spanischen Renaissance. Alle diese Ausdrücke sind missverständlich, aber sie haben sich einmal eingebürgert und wir werden uns ihrer ebenfalls bedienen, dürfen aber dabei niemals vergessen, dass wir es mit einer bloßen Façon de Ballet zu tun haben. In Wirklichkeit handelt es sich in den außeritalienischen Ländern um nichts weiter als um eine äußerliche Rezeption gewisser Stilprinzipien der italienischen Hochrenaissance, die wir die klassischen oder die lateinischen nennen können. Aber unter diesem dünnen Lack und Überzug lebte das Nationale überall in ungebrochener Kraft weiter. Man muss in der seitherigen Entwicklung der europäischen Kunst diese lateinische Formation, die durch alle Schichten des Gesteinslagers hindurchgeht, aber in den einzelnen Perioden ein sehr verschiedenes Ausdehnungsgebiet besitzt, immer genau abscheiden und darf sich durch sie nicht verwirren lassen. Sie taucht etwa 1450 in Italien auf und herrscht dort etwa 100 Jahre, begibt sich aber schon 1500 nach Frankreich, wo sie sich während aller Stilwandlungen des übrigen Europa dauernd behauptet als der eigentlich französische Stil, selbst mitten in der Hochblüte des Barock, weshalb auch der Kunsthistoriker Viollet le Duc, der in der Mitte des vorigen Jahrhunderts in Frankreich tonangebend war, den Satz aufstellte: Louis XIV, clos la Renaissance. Aber selbst das ist noch zu wenig gesagt, denn der klassische Stil erhielt in Frankreich bis zum Wiener Kongress ja in einzelnen Richtungen, zum Beispiel in Ingres und Puvis de Chavannes, noch viel länger. Etwas Ähnliches ließe sich von der französischen Literatur behaupten, die in ihrem Grundzug stets klassizistisch gewesen ist. Der lateinische Geist lebt ebenso in den Romantikern, die ihn bekämpften, wie in der klaren und kühlen Architektonik eines Maupassant oder Zola. Etwas ganz anderes war wieder der deutsche Klassizismus des 18. Jahrhunderts, der mehr griechisch orientiert war und richtiger als deutscher Hellenismus bezeichnet werden sollte, während es in England und in den Niederlanden überhaupt niemals einen wirklichen Klassizismus gegeben hat. Wir müssen die genauere Untersuchung dieser Fragen auf den Zeitpunkt verschieben, wo der Gang der Geschichte uns auf sie führen wird, und begnügen uns für jetzt mit der Feststellung, Das Gespenst der Antike hat unseren Erdteil im Laufe der Jahrhunderte oft heimgesucht und ist überhaupt niemals völlig aus dem europäischen Gesichtskreis verschwunden. Aber es hat sich in den verschiedenen Ländern sehr verschieden lange aufgehalten und ist auch immer in sehr verschiedenen Gestalten erblickt worden. Das aber, was man in Italien unter der Rinascita verstand, ist vollkommen auf Italien beschränkt geblieben. Und wenn man sich kunsthistorisch korrekt ausdrücken will, so darf man überhaupt nur von einer italienischen Renaissance sprechen. Die Italiener selbst haben diese Empfindung sehr deutlich. Sie waren sich bewusst, eine Blüte der Kultur und der Gesittung zu verkörpern, wie sonst kein Volk der Welt besaß, und bezeichneten daher ganz wie die Griechen und aus einem ähnlichen Gefühl heraus alle Ausländer als Barbaren, ob es nun Franzosen waren, Deutsche, Spanier, Engländer oder Mohren. Die Wiedergeburt zur Göttlichkeit. Wir müssen auch diesmal wieder die Frage nach dem Anfangspunkt an die Spitze stellen. Wann beginnt die Renaissance? An einer der berühmtesten Stellen seiner Rede über die Würde des Menschen lässt Pico von Mirandola Gott zum Adamssohn sagen: Ich habe dich mitten in die Welt gesetzt, damit du umso leichter zu erblicken vermögest, was darin ist. Weder zum Himmel noch zum Irdischen, weder zum sterblichen noch zum unsterblichen Wesen habe ich dich geschaffen, sodass du als dein eigener Bildhauer dir selber deine Züge meißeln kannst. Du kannst zum Tier entarten, aber du kannst dich auch aus dem freien Willen deines Geistes zum göttlichen Wesen wiedergebären. Dies ist offenbar der ursprüngliche Sinn der Renaissance, die Wiedergeburt des Menschen zum Gottähnlichen. In diesem Gedanken liegt eine ungeheure Hybris, wie sie dem Mittelalter fremd war, aber auch ein ungeheurer geistiger Aufschwung, wie er nur der Neuzeit eigen ist. In dem Augenblick, wo dieser Gedanke am Horizont erschien, setzt die Renaissance ein. Dieser Gedanke erfüllt aber bereits das Trecento, und in der Tat haben auch fast alle italienischen Schriftsteller der Renaissance, die über die Erneuerung der italienischen Kultur rückblickende Betrachtungen anstellten, die Zeit Dantes und Giottos als die Epoche, die Wende, den großen Anfang bezeichnet. Insbesondere Vasari, der bekanntlich der erste Geschichtsschreiber der italienischen Kunst gewesen ist, fasst die drei Jahrhunderte, Trecento, Quattrocento, Cinquecento, als Einheit einer großen aufsteigenden nationalen Bewegung. In seinem 1550 erschienenen Werk sagt der Cimabue mit dem Nuovo Modo di disegnare e dipingere den Anfang gemacht habe, und im weiteren Verlaufe unterscheidet er drei Abschnitte: Parti oder Zeiträume, Età, die im Wesentlichen den drei Jahrhunderten entsprechen. Auf die Barbarei der Goten seien zunächst die neuen Meister in Toskana gefolgt, in denen die Kunst wiedergefunden, wieder erstanden, wieder geboren erscheint, also schon auf diese wendet er die nach der späteren Tradition erst für die Hochrenaissance gebräuchlichen Ausdrücke Ritrovare, risorgere, rinascita an. Während ihm das erste lange nachher üblich gewordene Wort Rinascimento ebenso unbekannt wie der Ausdruck Renaissance. Der den heutigen Sprachgebrauch beherrscht, aber erst um 1750 bei Voltaire und den Enzyklopädisten auftaucht. Und zu demselben Resultat wie der älteste Historiker der Renaissance gelangen die neuesten genauen und umfassenden Untersuchungen Burdachs: Das Bild des neuen Lebens, die Wiedergeburt, beherrscht bereits das Zeitalter Bonaventuras, Dantes, Petrarcas, Boccaccios, Rienzos. Es bleibt im 15. Jahrhundert wirksam und wird im 16. Jahrhundert zu dauernder Gültigkeit fixiert. Wer das 14. Jahrhundert ausschließt, setzt sich in Widerspruch mit zahlreichen übereinstimmenden Aussagen und Anschauungen der gleichzeitigen geschichtlichen Zeugnisse. Silvia, Zu Beginn der Passage, die du gelesen hast, spricht er davon, dass ein wissenschaftlich orientiertes Zeitalter ein ärmeres sei als ein künstlerisch orientiertes vorwiegend. Wie siehst du das? Na, ich denke mir, dass ein Zeitalter, in dem Wissenschaft und Kunst eine ähnliche Bedeutung haben, dass das ein weitaus interessanteres Zeitalter darstellt als eines, das nur das eine oder nur das andere sozusagen schätzt, was die Bedeutung jetzt anbetrifft. Denn ich denke mir, dass Wissenschaft und Kunst sich sehr wohl befruchten könnte und auch dieses tut. Wie würdest du unser Zeitalter da einschätzen? Ich glaube schon, dass wir in einem Zeitalter leben, wo Wissenschaft, Technik und Kunst sozusagen gegenseitig sich befruchten. Es gibt ja auch irgendwie zahlreiche Künstler, die sich wirklich irgendwie genau diese überschneidende Kompetenz angeeignet haben. Also Künstler, die sowohl Wissenschaftler als auch Künstler sind oder wie der Gerald auch sich zum Beispiel für Kunst und Ökonomie, also für diese Frage sozusagen sich sehr, sehr interessieren und auch um dieses Wort Medienkunst wieder mal irgendwie zu gebrauchen, obwohl das ja so zu einem No-No geworden ist. Ja. Aber ich finde das extrem wichtig zum Beispiel, dass Künstler sich mit Technologie auseinandersetzen. Denn Technik, wenn man sie sozusagen zum Teil der Wissenschaft auch irgendwie erklären möchte, was man natürlich machen kann, ist ein Teil unserer Gesellschaft. Das heißt, es ist immer ganz, ganz wichtig irgendwie sozusagen, dass da Künstler eine Mitverantwortung übernehmen und eine Verantwortung für die Gesellschaft, indem sie sich auch sozusagen mit Technik zum Beispiel auseinandersetzen. Und deshalb finde ich das, wenn ich das jetzt mal auch kurz irgendwie erwähnen darf, auch irgendwie ganz gefährlich, wenn man als Subventionsgeber zum Beispiel Künstler, die sich mit Technologien irgendwie auseinandersetzen, auch wissenschaftlich auseinandersetzen, einfach abschiebt in die kreative Wirtschaft, ne? Und sozusagen dann Managern überlässt, sozusagen die zu gestalten, weil man dann einfach Künstler zu Ausführungsorganen von Managern macht dadurch. Andererseits ist das ja eigentlich irgendwo eine Wiederaufnahme eines Verhältnisses, das es schon mal gegeben hat, als der Künstler nämlich vom Feudalismus oder sagen wir jetzt ja, von kirchlichen und adeligen Auftraggebern eigentlich abhängig war. Das stimmt sicherlich. Ich meine, ich habe damit relativ wenig Probleme, weil ich eigentlich sozusagen ich mache sehr oft sehr große Projekte und sehr große Projekte sind sehr selten sozusagen von sich aus realisierbar. Das heißt irgendwie, Leute treten sehr oft an mich heran mit einem Auftrag und dass mir wieder die Möglichkeit gibt, sozusagen ein großes, also ein finanziell jetzt teureres Projekt zu machen. Und mir gefällt das eigentlich auch irgendwie sehr, sehr gut, weil ich dadurch auf Themen stoße, auf die ich sonst vielleicht nicht gestoßen wäre. Also es gefällt mir irgendwie, wenn, was weiß ich, der Reinhard Braun 2003 zu mir kommt für Graz 2003 und sagt irgendwie, möchtest du ein Spiel über Identität machen? Und ich mich plötzlich irgendwie mit diesem Thema Identität total auseinandersetzen muss. Und es gibt aber nicht mehr Vorgaben. Ne? Aber es gibt ein großes Budget und es gibt das Umfeld und es gibt das Publikum und den Ort. Das Werk ist positioniert sozusagen. Und ich habe alle Möglichkeiten, mich auf eine sehr spannende Art und Weise mit einem Thema auseinanderzusetzen. Ich weiß irgendwie so kunstmarkttechnisch ist das irgendwie kein sehr kluges Vorgehen, ne? Weil da möchte man irgendwie sozusagen den Künstler irgendwie so die Authentizität, das Original, aber Also mir gefällt diese Arbeit und dass meine Aufträge sozusagen teilweise vom Staat, teilweise von Festivals, teilweise von Institutionen irgendwie kommen und ich dann die Möglichkeit habe, einfach irgendwie mit einem guten Budget arbeiten zu können. Und was ich auch irgendwie, das möchte ich auch noch sagen, was ich irgendwie ganz, ganz spannend finde, ist irgendwie, das widerspricht natürlich auch dem Künstlerbild irgendwie, wie es nach wie vor vorherrscht, das ist Teamarbeit. Also ich liebe es sozusagen, einen Auftrag zu bekommen und mir dann ein Team zusammenzustellen, aber ein Team irgendwie von wirklich gleichwertigen Personen, wo jede Person ihre Kompetenz in das Projekt mit einbringt und natürlich auch ihre Credits bekommt. Also es ist dann nicht sozusagen, es ist dann wirklich unser Projekt, ein Produkt, das da entsteht, sozusagen mit Hilfe der Kompetenz von allen Beteiligten. Und das finde ich auch immer irgendwie ganz, ganz spannend, so zu arbeiten. Ja, ich würde mir noch viel mehr wünschen, als irgendwie hier in Wien passiert, dass sozusagen auch eine Szene durchaus durchsetzt ist mit den verschiedensten Leuten. Also sozusagen in meiner Szene sind sehr viele Künstler und dann natürlich auch irgendwie dadurch, dass ich eben in diesem Feld der elektronischen Kunst arbeite, Musiker und Programmierer und Techniker. Aber es wäre eigentlich also sozusagen so eine breitere Diversifikation sozusagen in der Szene, das finde ich irgendwie schon sehr spannend. Der Abschied vom Mittelalter. Alles in allem genommen, werden wir also zu dem Schluss gedrängt, dass die Konzeption der Neuzeit auch in Italien, etwa in der Mitte des 14. Jahrhunderts, fällt. Damals trat Rienzo mit seinem großen Plan einer politischen Wiedergeburt Roms auf. Damals entwickelten und erfüllten Petrarca und Boccaccio ihr Programm einer literarischen Wiederbelebung des Altertums. Und damals setzte die neue Art der Malerei ein, die in der Beseelung, in der intimen und andächtigen Versenkung, in die menschlichen Gefühle und Schicksale ihre Hauptaufgabe erblickte. Mit Dantes Tod hat das Mittelalter in Italien sein Ende erreicht. Ja, Burdach geht sogar noch weiter, indem er in Dante den eigentlichen Schöpfer der Renaissance erblickt. Eine Ansicht, die wir jedoch nicht beipflichten können. Vielmehr möchten wir glauben, dass gerade in Dante das Mittelalter mit einer letzten, ungeheuren Gebärde, die ihren warnenden Schatten über die kommenden Jahrhunderte vorauswirft, von der Menschheit Abschied nimmt. Es ist, als hätte das Mittelalter am Ende seiner Erdenbahn noch einmal in einem gigantischen Wurf alles zusammenballen wollen, was es zu sagen hatte. Wenn vom Mittelalter nichts übrig geblieben wäre als Dantes Gedicht, so wüssten wir alles, was wir von diesem geheimnisvollen Welt wissen können. Wie ein schwarzes, erzenes Riesendenkmal steht dieser unergründliche Gesang an der Schwelle des Neuen zur ewigen Erinnerung an das verklungene Alte. Und so magisch und inkommensurabel war die Macht dieses übermenschlichen Sehers, dass sein Gemälde, obgleich nur ein zusammenfassendes Symbol der Vergangenheit, dennoch alle neuen Bilder überglänzt und verdunkelt hat. Und es konnte auch nur das Mittelalter die seelischen Voraussetzungen für ein solches Wunderwerk liefern, das das gesamte Wissen der Zeit in einer rein künstlerischen Form aufbewahrt und in die Sphäre des Glaubens gehoben hat. Die göttliche Komödie ist in jedem Vers zugleich Enzyklopädie, Predigt und dramatisches Epos. Diese sublime Einheit von Glauben, Erkenntnis und poetischer Gestaltung konnte nur einem mittelalterlichen Geist gelingen. Sie ist seither der unerfüllte Traum aller Künstler. Aber schon der bloße Versuch einer solchen Schöpfung könnte in unserer Zeit nur von einem Wahnsinnigen unternommen werden. Er wird erst wieder möglich sein, wenn die Bedingungen unserer Kultur sich von Grund auf geändert haben. Chronologie der Renaissance. Es ergeben sich nun allerdings gegen die Annahme, dass die italienische Renaissance schon so früh einsetzte, mehrere Einwände. Zumal, wenn man, wie dies gewöhnlich geschieht, ausschließlich die Kunstgeschichte ins Auge fasst. In der Tat kann man Giotto und die Giottesken noch ebenso gut zum Mittelalter rechnen. Das gewollt Dekorative und Ornamentale ihrer Komposition, die Naivität und Volkstümlichkeit ihres Vortrags, ihre Freude am Novellistischen, am bloßen Erzählen, ihre stilisierende Behandlung der Tierwelt und des landschaftlichen Hintergrunds, die oft bis zur Vernachlässigung der Lokalfarbe geht. Kurz, das Bilderbuchartige ihrer ganzen Malweise verleiht ihnen etwas Mittelalterliches. Auch ein Werk wie der Trionfo della Morte, eines der erschütterndsten und figurengewaltigsten Gemälde, die je geschaffen wurden, ist eigentlich nichts als gemalter, kongenial gemalter Dante, obgleich es wahrscheinlich bereits dem späten Trecento angehört. Infolgedessen lassen die meisten Kunsthistoriker die Renaissance erst mit dem Quattrocento beginnen, ja einige sogar erst mit der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts, und auch diese haben nicht ganz Unrecht. Andere wieder helfen sich mit Begriffen wie Frührenaissance, Vorrenaissance, Protorenaissance. Die Schwierigkeit löst sich aber sehr einfach, wenn man sich klar macht, dass es schon längst eine politische, eine gesellschaftliche und vor allem eine literarische Renaissance gab, als die Renaissance der bildenden Künste noch in den Anfängen steckte. Wenn die Maler und Bildhauer und selbst die Architekten noch tasteten und suchten und sich nur zögernd von der Gotik und Hieratik entfernten, besaßen die Humanisten bereits ein strenges und vollständiges Renaissanceprogramm. Wir kommen auf diesen merkwürdigen Vorgang noch zurück. Obgleich nun das Neue in Italien ungefähr um dieselbe Zeit eingesetzt hat wie im Norden, so ist es doch dort ganz anders aufgenommen worden. Denn während die neuen Vorstellungsinhalte sonst überall, wie wir gesehen haben, einen Zustand völliger Desorientiertheit erzeugten, wurden sie in Italien sogleich viel voller, reicher und bewusster erlebt. Dies kam daher, dass die italienische Menschheit der des übrigen Europa in nahezu allem um Generationen voraus war. Wenn man sich während der Inkubationszeit nach Italien begibt, so ist es, als ob man aus grauer, nebliger Dämmerung in die volle Sonne trete. Oben im Norden ist alles verhangen und düster, plump und ungeformt, wirr und schwerlebig. Hier empfängt uns eine völlig andere Welt. Was zunächst in die Augen fällt, ist das entschieden und viel früher Moderne der italienischen Gesellschaft und Politik. Rittertum und Feudalismus sind restlos beseitigt. Die beiden christlich-germanischen Dummheiten Schopenhauers, der Bon d'honneur und die Dame, sind gänzlich verschwunden. Die Liebe ist bloßer sinnlicher Genuss oder höhere geistige Gemeinschaft, aber niemals eine Sache der Sentimentalität. An die Stelle des Vasallen ist der Condottiere getreten, für den der Krieg nicht ein romantisches Ideal darstellt, sondern ein kühles Fach und Geschäft, das er gelernt hat und an den Meistbietenden verkauft. Er liefert Schlachten wie der Schuster Stiefel oder der Maler Porträts. Person und Weltanschauung des Bestellers sind ihm gänzlich gleichgültig. Persönliche Differenzen werden nicht in komplizierten Duellen ausgetragen, sondern im Raufhandel oder durch bezahlte Bravos, am liebsten durch eine zum höchsten Raffinement gebrachte Technik des Vergiftens. Von den Turnieren denken Italiener wie ihre Vorfahren die Römer. Sie gelten ihnen als eine niedrige Schaustellung, für die die Sklaven oder die Komödianten gerade gut genug sind. Auch die Kriege sind eine reine Geldsache. Wer sich genug Söldner mieten kann, ist jederzeit in der Lage, seine politischen oder kommerziellen Konkurrenten zu überfallen. Der Bürger aber denkt nicht daran, selbst zur Waffe zu greifen, er hat Wichtigeres zu tun. Handel, innere Politik, Wissenschaft, Kunst, Lebensgenuss, Geselligkeit füllen ihn zu vollständig aus, als dass er daran denken könnte, sich zeitraubenden militärischen Übungen zu widmen. Und nicht nur der Berufssoldat, sondern auch die Feuerwaffe gelangt in Italien am frühesten zu einer dominierenden Stellung. Die Staatskunst ist bereits völlige Realpolitik, nüchterne und subtile Abwägung der bestimmenden Faktoren, unterstützt durch eine ebenso geistreiche wie perfide Diplomatie, die besonders in Venedig bereits zur perfekten Virtuosität ausgebildet ist. Auch alle Staatsformen, die für die Neuzeit charakteristisch sind, finden sich schon zur höchsten Vollendung entwickelt. Von der extrem demokratischen Republik, in der das souveräne Volk seinen Unfug treibt, bis zur Plutokratie, der modernen Form der Tyrannis, die die äußeren Insignien der Macht verschmäht, um desto sicherer durch kluge Intrige, geschickte Parteileitung, blendendes Mäzenatentum und den unwiderstehlichen Absolutismus des Kapitals zu herrschen. Blüte des Frühkapitalismus. Wenn auch eine außerordentliche Steigerung des Wirtschaftslebens für die Entwicklung des ganzen Weltteils bezeichnend ist, so hat sie doch nirgends eine solche Intensität erlangt wie in den großen italienischen Handelszentren. Während, wie wir gesehen haben, der nordische Mensch den Übergang zur Geldwirtschaft nur unvollkommen und unter vielerlei moralischen und praktischen Hemmungen vollzog, erlebten Oberitalien und Toskana bereits eine Blüte des Frühkapitalismus, gefördert durch eine Reihe von Erfindungen, die den merkantilen Verkehr ungemein erleichterten und belebten. Noch heute bedient sich ja die Kaufmannssprache fast lauter italienischer Fachausdrücke. zur Erinnerung daran, dass die Lombarden die Schöpfer dieser nützlichen Einrichtungen waren. In die Wirtschaftsgebarung kommt planmäßiger Wille, Voraussicht, System. In seinen Lebensregeln sagt Alberti, «E ufficio del mercante e di ogni mestiere, il quale a contrattare con più persone, essere sollecito al scrivere, scrivere ogni compera, ogni vendita, ogni contratto, ogni entrata, ogni uscita in bottega e fuori di bottega, sempre avere la penna in mano». Der Kaufmann mit der Feder in der Hand, das war etwas ganz Neues. Das große Florentiner Bankhaus der Peruzzi hatte bereits im 14. Jahrhundert 16 europäische Filialen, die sich von London bis Zypern erstreckten. Ihre Handelsbeziehungen gingen bis nach Innerasien. Der Florentiner Gulden, der Fiorino d'Oro, galt im ganzen Abendland als die angesehenste und vollwertigste Münze. Neben den Peruzzi standen die Caponi, die Bardi, die Pitti, die Rucellai und die Strozzi. Wie man sieht, zum Teil Namen, die sich durch unvergleichliche Palastbauten unsterblich gemacht haben. Der fabelhafte Aufstieg der Medici beginnt erst im 15. Jahrhundert. Sie wurden in Kürze die erste Finanzmacht Europas. Einigermaßen ebenbürtig waren ihnen nur die Bazzi, berühmt durch die große Verschwörung des Jahres 1478, der Giuliano Medici zum Opfer fiel. Der Überfall fand im Dom statt, während der Messe. Der Papst war mit im Spiel. Einer der Bazzi stürzte sich auf Giuliano und stach so wütend mit dem Dolch auf ihn ein, dass er sich selbst erheblich verletzte. Der Aufstand wurde noch im Laufe des Tages niedergeschlagen und die Herrschaft der Medici nur noch sicherer begründet. Man sieht, die Plutokratie war damals doch eine wesentlich andere Sache als heutzutage, eine Angelegenheit der heroischen Leidenschaft und fanatischsten Kühnheit. Für die Hegemonie der Firma wurde das Leben eingesetzt. Heute bekämpfen sich große konkurrierende Handelshäuser höchstens durch Wahlbestechungen, gekaufte Journalisten und inspirierte Parlamentsinterpellationen. In Rom herrschte das Bankhaus Chigi, das eine Reihe von Päpsten finanziert hat und dessen Chef Agostino Chigi, der Freund Raphaels und der Bauer der Farnesiner, ein Kaufmann im Erwerben, ein König im Ausgeben, sich gleich Leonardo Medici den Beinamen Il Magnifico erwarb. Die ebenso erbitterte wie glänzende Handelsrivalität zwischen Venedig und Genua, die diese Zeit erfüllt, ist allgemein bekannt. Was aber die Finanzgebarung aller dieser Stadtrepubliken zu einem Unikum innerhalb ihres Zeitalters macht, ist die hellsichtige Energie und großartige Gewissenlosigkeit, mit der sie getragen ist. Im Mittelpunkt der Geschäftsmoral, wenn diese Contradictio in adjecto gestattet ist, steht bereits der Gelderwerb als Selbstzweck, als lebensgestaltendes Pathos, als stärkste Äußerungsform des Willens zur Macht. Im Übrigen ist nichts für das Wirtschaftsleben Italiens charakteristischer als die Tatsache, dass die Juden darin nur eine sehr untergeordnete Rolle spielten. Man brauchte sie nicht. Man war geschäftlich noch viel talentierter als sie. Die Renaissance-Stadt. Dies alles hängt, wie bereits erwähnt, mit der Entwicklung des Städtewesens zusammen. Und die italienischen Städte waren bereits wirkliche Städte, ganz anders als die nordischen, die sich neben ihnen noch immer wie ummauerte, mittelalterliche Dörfer ausnehmen. Man vergleiche Brügge mit Venedig, Köln mit Mailand, Lübeck mit Genua, selbst das damalige Paris mit Rom oder Florenz. Und man wird den Eindruck haben, als ob man aus einer finsteren, winkligen Seitengasse in eine breite, luftige Avenue käme. Wir sagten im vorigen Kapitel, der Baufleiß und Kunstsinn habe sich im 14. und 15. Jahrhundert noch wenig auf die Ausstattung und Bequemlichkeit der Privathäuser erstreckt, sondern fast ausschließlich auf die öffentlichen Gebäude, die Kirchen, Rathäuser, städtischen Kauflokale. Es äußert sich hierin offenbar noch ein Rest von mittelalterlichem Kollektivempfinden. Ganz anders ist die Individualisierung in den italienischen Städten fortgeschritten. Hier erheben sich bereits allenthalben Paläste, Villen, Privatkapellen, in denen majestätischer Prunk mit erlesenstem Geschmack wetteifert. Die Säle der Reichen bedecken sich mit den kostbarsten Malereien, ihre Gräber mit den prächtigsten Denkmälern, denen sie schon bei Lebzeiten die größte Sorge widmen. Der Charakterbau ist in der nordischen Stadt nach wie vor der Dom, in der italienischen Stadt der Palazzo. Auch herrschten hier bedeutend geringere Standesvorurteile. Hierfür ist allein schon die Tatsache bezeichnend, dass es einem Geschlecht von bürgerlichen Parvenus wie den Medici, die niemals auch nur die äußere Nobilität angestrebt haben, durch Generationen möglich war, die mächtigste, blühendste und kultivierteste Stadt der Halbinsel nur durch ihr Geld, ihre Virtuosität der Menschenbehandlung, ihren Geist und ihre Gabe glänzender Repräsentation souverän zu beherrschen. aber auch in den übrigen Teilen Italiens hatte überall bereits der moderne Adel des Talents über den mittelalterlichen Adel der Geburt gesiegt. In Mailand war das Condottierengeschlecht, das Sforza, zur höchsten Würde gelangt. Im Kirchenstaat konnte jeder Mensch, der genug Tatkraft und Klugheit besaß, Herzog oder Kardinal werden. Und selbst in Venedig, dem relativ aristokratischsten Gemeinwesen, bestand das Patriziat doch schließlich auch nur aus reich gewordenen Krämern. Aber diese Machthaber besaßen freilich alle eine außergewöhnliche innere Noblesse und angeborene Fähigkeit zur Herrschaft, die über ihre Herkunft gar nicht nachdenken ließ. Vielleicht keine wirklich menschliche Größe, aber eine unvergleichliche seelische Grandezza. Der Komfort. Diese zeigt sich schon in den bloßen Äußerlichkeiten des Daseins, im Schmuck und Komfort, in jeglicher Art von Dekoration und Gerät. Der Rahmen, der das Leben umgibt, ist nicht nur reicher, sondern auch feiner als sonst wo. Echt, gewachsen, selbstverständlich, unaufdringlich, maßvoll, harmonisch und vor allem gewählt, das heißt physiognomisch für den Besitzer. Dagegen im Norden unpersönlich, konventionell zufällig, parvenühaft, überladen, akzentlos, kindisch, klobig und bäuerisch. Ein vornehmes italienisches Wohnhaus war nicht denkbar ohne weite helle Räume und hohe luftige Fenster, kostbare Teppiche und Arazzi, Tapeten aus Goldleder und gemusterter Seide, Möbel aus edlen Hölzern, wertvolle Bilder in kunstvollen Rahmen, marmorne Kamine und ornamentierte Plafonds, Majoliken, Bronzen und Elfenbeinarbeiten, Kristallgeschirr, feines Weißzeug und prachtvolle orientalische Stickereien. Dazu kam noch die breite, gepflasterte Straße, die schon von zahlreichen zweispännigen Wagen belebt ist und die höchste Freude des Italieners, die Landvilla mit ihren Grotten und Springbrunnen, Gärten und Alleen, die im Norden gänzlich unbekannt ist und bestenfalls durch das dürftige Gartenhäuschen ersetzt wird, in dem der Bürger seine Hühner hält, sein Gemüse pflanzt und ein paar Abendstunden verbringt. Und schließlich ein Raffinement der Toilettkunst und Kosmetik. Der Schminken, Schönheitswässer und Parfums, Haarmittel, Pflaster und Coiffuren, wie es selbst unserer Zeit fremd geworden ist. Der Tafelluxus stand ebenfalls auf einem viel höheren Niveau als anderwärts. Er ist nicht so sehr kulinarisch als künstlerisch. Dekorativ, spielerisch, mehr auf den Genuss des Auges als des Gaumens berechnet. Von einem berühmten Gastmahl, das der Florentiner Benedetto Salutati im Jahr 1476 in Neapel gab, haben wir folgende Schilderung. Zuerst gab es als Vorspeise für jeden Gast eine kleine Schüssel mit vergoldetem Kuchen aus Bienenkernen und einen Majolika-Napf mit einem Milchgericht, dann Gelatine von Kapaunenbrust mit Wappen und Devisen verziert. Die Schüssel des vornehmsten Gastes hatte in der Mitte eine Fontäne, die einen Regen von Orangenwasser sprühte. Dann kamen verschiedene Fleischgattungen. Wild, Kalb, Hühner, Schinken, Fasane, Rebhühner. Dazu brachte man ein großes silbernes Becken, aus dem, als man den Deckel hob, zahlreiche kleine Vögel aufflogen und täuschend gemachte künstliche Pfauen, die das Rad schlugen und brennendes, wohlriechendes Räucherwerk im Schnabel trugen. Der Nachtisch bestand in allerlei Süßspeisen. Torten, Marzipanen, leichtem zierlichen Backwerk, das Getränk in italienischen und sizilianischen Weinen, und zwischen je zwei Gästen lag eine Liste der 15 Gattungen. Am Ende des Mahls wurde jedem parfümiertes Wasser zum Händewaschen gereicht und ein großer Berg aus grünen Zweigen aufgestellt, die mit kostbaren Essenzen imprägniert waren und ihren Duft durch den ganzen Saal verbreiteten. Vergleicht man dieses Souper mit den Mahlzeiten, die wir im vorigen Kapitel kennengelernt haben, so hat man den Eindruck, als ob man von einer Bauernhochzeit zu einer Hoftafel käme. Bei einem anderen Fest, das Lorenzo Strozzi in Rom gab, wurden die Gäste zuerst in einen verdunkelten, mit Trauerstoffen ausgeschlagenen Saal geleitet, an dessen Wänden Totenköpfe angebracht waren und in dessen vier Ecken gespenstisch illuminierte Skelette standen. In der Mitte befand sich ein schwarz überzogener Tisch, auf dem zwei Schädel und vier große Knochen lagen. Die Diener hoben die toten Schädel auf und darunter erschienen frisch gebratene Fasane. Zwischen den Knochen lagen Würste. Niemand wagte zu essen. Nur der päpstliche Hofnarr, Fra Mariano, ein berühmter Vielfraß, ließ sich den Appetit nicht verderben. Nachdem sich die Gäste von ihrem Schrecken erholt hatten, öffneten sich die Flügeltüren und ein strahlend geschmückter Saal, der einen Sternenhimmel darstellte, wurde sichtbar. Als man Platz genommen hatte, gab es eine neue Überraschung. Speisen und Flaschen sprangen für jeden Gast einzeln unter dem Tisch hervor, ohne dass man den Mechanismus enträtseln konnte. Der bereits erwähnte Agostino Chigi gab in Rom ein Bankett, bei dem er alle gebrauchten goldenen und silbernen Gefäße in den Tiber werfen ließ. Dies würde einigermaßen russisch anmuten, wenn es nicht ein bloßes Schaustück gewesen wäre, denn der Bankier hatte heimlich Netze am Flussufer auslegen lassen, um die kostbaren Geräte wieder auffischen zu können. Bei einem anderen Festmahl, dem der Papst beiwohnte, ließ er einen besonderen Fisch auftragen, den er lebend aus Byzanz hatte kommen lassen. Beim Abschied sagte ihm der Papst, und ein Dialog von so geistreicher und erlesener Höflichkeit war nur im Italien der Renaissance möglich. Ich habe immer gedacht, Agostino, dass wir intimer miteinander wären. Agostino antwortete, und die Bescheidenheit meines Hauses hat die Ansicht eurer Heiligkeit aufs Neue bestätigt. Aus allen diesen Berichten geht hervor, dass bei den Mahlzeiten das Essen durchaus nicht die Hauptsache war. Die Welt der Profile. Wir haben im Norden auf unserer Suche nach Individualitäten fast gar keinen Erfolg gehabt. Von Italien kann man im Gegenteil mit nur geringer Übertreibung sagen, dass es dort fast nur Individualitäten gegeben habe. Eine Fülle von scharf umrissenen Köpfen, einmaligen Physiognomien tritt uns auf den Plaketten, Porträts, Grabstatuen und Denkmünzen, in Biografien, Briefen, Reden und Denkschriften, in Politik, Philosophie, Kunst und Geselligkeit entgegen. Lauter bewusste und gewollte Besonderheiten, zum Eigenwillen, ja zum Eigensinn gesteigerte Profile. Man betrachtet zum Beispiel die Medaillen der Medici. Bis zur Hässlichkeit komplizierte Gesichter voll Hintergründen, ihr letztes Geheimnis nicht verratend. Oder, um aufs Geratewohl etwas herauszugreifen, die beiden Päpste, die Raphael gemalt hat. Auf der einen Seite eine so gewaltige Persönlichkeit, an der alles Kraft atmet, wie Julius II., il Pontefice Terribile. Loetiker, Sodomit, General und Despot. Von dem Hutten gesagt hat, er habe den Himmel mit Gewalt stürmen wollen, als man ihm droben den Eintritt verweigerte. Der sich mit niemand vertrug, alle Nachbarn mit Krieg überzog, in den dichtesten Kugelregen ritt, Konstantinopel und Jerusalem wiedererobern wollte, die Petersbasilika niederreißen ließ, weil sie ihm künstlerisch nicht zusagte, gleichzeitig das Festprogramm für den römischen Karneval bestätigte und die Verfügungen zu seinem Begräbnis traf und sich noch auf dem Sterbebette 8 verschiedene Weinsorten reichen ließ und dabei der einzige Papst, der seine in der Engelsburg aufgehäuften Schätze nicht den gierigen Nepoten, sondern seinem Nachfolger bestimmte, und der einzige Große seiner Zeit, der die Größe Michelangelos erkannte. Und daneben eine so genrehafte Figur wie Leo X., il Papa Leone. Kurzsichtig, kurzhalsig, verfettet, fortwährend schwitzend und schnaufend, beim Gehen stets auf 2 Diener gestützt, um den schweren Körper fortschleppen zu können. Lethargisch und schläfrig, besonders bei den kunstvoll gefeilten Vorträgen der Humanisten, gern einnickend. Dagegen ein begeisterter Freund platter Späße und leerer Aufzüge und eine Art Essvoyeur, dessen höchstes Gaudium es war, wenn sein Hofnarr vor ihm ungeheure Mengen von Eiern oder Fasanen verschlang. Ein maßloser Verschwender, der, wie man sagte, bei einem längeren Leben Rom, Christus und sich selbst verkauft hätte und bei seinem Tod nicht einmal so viel hinterließ, dass davon die Kerzen zu seinem Begräbnis bezahlt werden konnten. Und der seiner Regierung dennoch den Namen des goldenen Zeitalters verschafft hat, weil Rom damals das bewunderte Zentrum der europäischen Kultur war und bezahlte Humanisten ihn, obgleich diese Kunstblüte sich ohne und zum Teil sogar gegen seinen Willen entfaltet hatte, als den großen Mäzen priesen. Eine Fälschung, die die Nachwelt, obgleich sie nicht mehr von Leo X. bezahlt ist, kritiklos übernommen hat. Was interessant daran ist und was natürlich auch sozusagen Friedels Zeit sicher sehr stark betrifft, unsere weniger ist, dass es alles natürlich total eurozentrisch ist. Also es geht irgendwie darum, Europa zu manifestieren, ob es aus einer griechischen Wurzel, aus einer christlichen Wurzel, manchmal vielleicht sogar aus einer jüdischen Wurzel, wie auch immer. Aber das ist wahrscheinlich der große Unterschied für uns heute, dass wir das sozusagen alles schon ganz anders lesen können, aber auch global lesen können. Und dass wir wissen, sozusagen, dass es immer mehr Publikationen und wissenschaftliche Arbeiten auch darüber gibt, dass auch damals eine schon eine Art von Globalität in bestimmter Art und Weise geherrscht hat, sozusagen. Also der italienische Handel oder das italienische kultivierte Leben, das so hochstehend beschrieben wird, sich ja getroffen hat in ganz anderen Gebieten und ganz anderen Landstrichen auf ein anderes Leben, das mindestens so hochstehend war und vielleicht zum Teil sogar hochstehender war. Also das, was hier als europäische eben, ja, Höchstkultur gezeichnet wird, ist, wenn sie Glück hatten, sozusagen auf gleicher Ebene mit einem Mogulreich in Indien oder mit einem chinesischen Kaiserreich etc., wo diese ganzen Reisenden und Händler hingefahren sind und wo sie eine Situation vorgefunden haben, in der ein Reichtum existiert hat, in dem die Renaissance total arm war. Ist das so, dass die Renaissance im Vergleich ein armes Zeitalter war? Naja, sozusagen jetzt kulturell kann man jetzt natürlich darüber streiten, aber in dem Sinne, dass dieser Reichtum ja in unterschiedlichen anderen Facetten, der Reichtum der Kultiviertheit, der Reichtum des Geldes, der Reichtum an Stoffen oder an Kunstfertigkeiten und ähnliche Dinge, was hat man denn getan? Man hat ja sozusagen importiert. Also Europa hatte jahrhundertelang und sozusagen seit der Renaissance oder Frührenaissance, wie man das ja auch wirklich so nennt, ne, importiert und nicht exportiert. Das heißt, wir haben irgendwann angefangen, die Keramiken Chinas, oder wir haben oder Porzellan Chinas, oder wir haben angefangen, die Stoffe Indiens etc. zu importieren, während diese ganzen Länder null Gebrauch hatten an Gütern, die wir erzeugt haben. Also wir waren Importierende und nicht Exportierende. Das heißt, der Reichtum in den anderen Ländern, jetzt als ganz banales, ganz einfaches Beispiel, war offensichtlich einer, der sicher zumindest gleichwertig war. Eins deiner Kerngebiete ist das Verhältnis Kunst und Ökonomie. Friedel schreibt im Vorwort so eine Einteilung der menschlichen Gesellschaft und da spielt bei ihm die Ökonomie natürlich eine sehr basale, aber auch entsprechend tiefliegende Rolle. Also alles andere baut darauf auf. Wie würdest du das sehen? Also mich interessiert als Künstlerökonomie. Ich weiß gar nicht, ob ich mich mit Kunst und Ökonomie beschäftige, sozusagen. Tut man natürlich automatisch. Aber mich interessiert sozusagen Ökonomie als ein Phänomen, in dem wir alle leben. Also wir sind, es ist basal, offensichtlich. Und in welcher Form auch immer wir das interpretieren und wie wir damit umgehen, es wird immer eine Art von Handel oder Austausch oder wie auch immer geben. Im Englischen ist ja das Wort Exchange, sozusagen steht ja für den normalen Austausch, für den Handel, aber auch für die Börse. Also das sagt ja schon, wie grundlegend das ist. Also sozusagen ist es für mich auch grundlegend. Es kommt immer darauf an, wie interpretieren wir, wie gehen wir damit um. Und wir haben natürlich heute zum Teil Situationen, in denen das Basale zu etwas geworden ist, das der Überbau gleichzeitig ist. Da würde ich dir völlig recht geben. Ja. Siehst du, das ist eine fruchtbringende Entwicklung? Ja, im Prinzip finde ich, ist es immer sehr zweischneidig oder sagen wir so, ist es immer sehr leicht, etwas abzulehnen oder zu befürworten. Ich glaube, in allen Dingen gibt es Potenziale und es gibt natürlich riesige Probleme auch. Und je größer das System wird, je mächtiger es wird, je stärker es in andere Gebiete eindringt und sie aufsaugt, aufnimmt, desto problematischer wird es natürlich auch. Und natürlich ist die Ökonomie etwas als globales Netz, das heutzutage eine Größe erreicht hat, in der der einzelne Mensch ja sozusagen keine Bedeutung mehr hat oder sehr ganz, ganz geringe Bedeutung hat, ein großes Problem. Auf der anderen Seite sind natürlich auch Entwicklungen, die sehr viel ermöglicht und losgelassen haben, auf das wir nicht verzichten wollen. Also es gibt sozusagen immer so die Frage, wie weit funktioniert das, was wir als Demokratie bezeichnen? Also sozusagen die Möglichkeit oder das Einbringen der Person, von Gruppen etc. in den Diskurs, der natürlich auch ein ökonomischer ist, inwieweit schlägt etwas in eine bestimmte Richtung aus, um dann sozusagen extrem einzubrechen, wie jetzt in der Krise jetzt gezeigt wird, oder inwieweit ist das Gespräch unter den Interessensgruppen, unter den verschiedenen Bereichen so, dass sich das irgendwo in anderen Bahnen bewegt, sodass wir damit alle besser umgehen können. Also je stärker natürlich irgendwelche Systeme werden, desto katastrophaler können sie auch werden. Also die Risiken werden größer. Ob das politisch ist oder ob es ökonomisch ist, ist egal eigentlich. Ne? Im letzten Jahrhundert haben wir es politisch erlebt, jetzt erleben wir es auf eine bestimmte Art und Weise, die ökonomisch ist. Weil uns geht es ja noch gut, während es aber die Auswirkungen in Asien, in Afrika oder sonstigen Ländern total katastrophisch sein können natürlich. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen haben diesmal Sylvia Eckermann und Gerald Nestler. Die nächste Folge dieser Sendereihe können Sie Donnerstag, den 30.04.2009, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden.